Und entgegen dem Willen von Bürgermeister Triefensee, dessen Behörde ein zweites Mal versucht hat, den Auftritt zu verhindern, wollen wir jetzt diese Männer hören, jetzt wollen wir die Band hören, jetzt wollen wir hören, ein Lied für Leipzig, jetzt wollen wir hören, Helden für Deutschland, jetzt wollen wir hören, eure Sie! Die Soldaten, die Welt.